schon. Alle singen mit, ganz laut im Chor. Das geht im Ohr. Keiner kriegt davon genug. Alle halten mich für klug. Ich merk keiner den Betrug. Denn das ist alles nur laut. Davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held. Ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.